Kapitel 8. Zuerst also zu Dorsdales Zimmer. Ich lege das Telegramm von Mama vor seine Tür. 50.000, Herr von Dorsday, ja? Gut. Weiter. Hinunter ins Foyer. Herr von Dorsday, wo sind Sie? Wollen Sie mich sehen oder nicht? Vor dem Hotel gehen Paul und Sissy spazieren. Ich sehe sie durch die Tür. Sissy ist nicht nackt. Aber Sissy ist auch nicht so schön wie ich. Ein alter Mann sitzt im Sessel und liest Zeitung. Am Tisch sitzt ein junges Paar und redet leise. Ein Kellner bringt Kaffee. Redet das Paar über mich? Weiß der alte Mann etwas? Was denkt der Kellner? Ich bin nackt. Wisst ihr das? Aber nein, keiner denkt an so etwas. Else! Das ist die Tante, oh nein. Hallo, Tante! Else, wie siehst du denn aus? Du bist ja ganz bleich. Else, bist du krank? Hast du Fieber? Nein, Tante, mir geht es gut. Mir ist es noch nie besser gegangen. Else, hast du Paul gesehen? Ja, er ist vor dem Hotel mit Sissy. Und um Mitternacht ist Paul im Bett. Und auch wieder mit Sissy. Else, wir wollen alle einen Tee trinken. Ja, gern, Tante. Jetzt gleich oder wenn ich schon nackt bin? Sie geht. Sehr gut. Wo kann Dorsday sein? Ich schaue einmal im Spielzimmer. Ein paar Herren spielen Whist und Schach. Dorsday ist nicht bei ihnen. Da ist wieder Musik. Schumann. Das Stück habe ich auch einmal gespielt. Ich kann ja ganz gut Klavier spielen. Am besten, ich gehe jetzt ins Musikzimmer, setze mich nackt ans Klavier und sage: Liebe Damen und Herren, das ist ein Nacktkonzert. Herr von Dorsday zahlt. Ein Nacktkonzert kostet nur 50.000 Gulden. Dann spiele ich den Schumann. Und alle sagen, das Fräulein Else ist sehr schön. Und es spielt auch sehr gut Klavier. Ihr Papa kann sich freuen. Ja, und er freut sich auch. Er freut sich über die 50.000 Gulden. Und er freut sich, dass er sich nicht umbringen muss. Da ist schon das Musikzimmer. Nur noch die Tür aufmachen und... Dorsday. Dorsday steht am Fenster. Ich suche ihn. Ich habe Angst. Ich bin nervös. Und was macht er? Er hört ganz ruhig der Musik zu. Auf der Bank sitzen zwei Herren. Der eine, der Blonde, ist erst heute gekommen. Ihr habt Glück, meine Herren. Es gibt nicht jeden Tag eine nackte Else zu sehen. Dorsday sieht fast aus wie ein guter Mensch, wenn er so ruhig dasteht und der Musik zuhört. Aber ich weiß, er ist ein schlechter Mensch. Warum habe ich Paul nicht gebeten, dass er ihn umbringt? Jetzt hat er mich gesehen. Jetzt ist er nicht mehr ruhig. Weiß er, dass ich schon nackt bin? Ich gehe durch den Raum und da, in dem Sessel sitzt der Filou. Himmel, danke, danke. Du rettest mich, alles ist gut. Danke, danke. Er ist doch nicht abgereist. Jetzt bin ich in der Mitte des Zimmers. Ein guter Platz. Ich öffne meinen Mantel und lasse ihn fallen. Hier bin ich. Schaut mich an. Dorsday, schau mich an. Filou, schau mich an. Ich bin nackt, wie die Natur mich gemacht hat. Dorsday schaut und schaut. Es ist mir egal. Auch der Filou schaut mich an. Ich bin glücklich. Ich bin schön. Schön für dich, mein Geliebter. Papa ist frei. Danke, Herr von Dorstey, danke. Warum lache ich? Überall sind Gesichter. So viele Gesichter. Die Musik ist aus. Ich lache immer noch.